In Zusammenhang damit, dass der UN-Sicherheitsrat gegen den Atomsprengkopf-Explosionstest der TVJK eine Sanktionsresolution fabriziert hatte, veröffentlichten kürzlich das ecuadorianische Komitee zur Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas, die ecuadorianische Kulturgesellschaft für das Studium der Chuche-Ideologie und die ecuadorianische Guaranda-Gesellschaft für Freundschaft, kulturelle Zusammenarbeit und Solidarität mit dem koreanischen Volk eine gemeinsame Erklärung. Darin verurteilten sie die Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrates als die unverschämteste Verletzung der Souveränität der TVJK und äußerten ihre volle Unterstützung und feste Solidarität mit dem Kampf des koreanischen Volkes.